Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 90. 90, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So weit sind wir schon und da sind die 100 ja gar nicht mehr so lange hin. Ja. Und da müssen wir noch was einfallen lassen, was wir da machen, ja, bei der 100. Sendung. Ja. So, und ich guck mal so Richtung. Nee, ich gucke nicht Richtung. Ich gucke keine Richtung. Schauen wir mal, was da zu machen ist. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal die Folge 90 und ich glaube, diesmal sind auch wieder interessante Themen vorhanden. Und jede Menge News gibt es auch diese Woche. War interessant. Bei Google Plus, hier Community war ein bisschen schreibfaul diesmal. Ja, klar. Kann ich absolut verstehen. Ja, Sommerloch, ganz klar. Und die App der Woche wird auch immer interessant, wenn das auch wirklich eine Nischen-App ist. Also sowas, naja, werdet ihr sehen. Zunächst mal wollte ich auf ein Thema eingehen, das letzte Woche auch noch, ich ziehe das jetzt einfach mal vor, auf Google Plus angesprochen wurde vom Dominik, wegen dem Update. Ja, das Update, die Update-Politik von Google, beziehungsweise das, was die Firmen daraus machen, das ist halt ein leidiges Thema und es ist ganz klar, dass hier was geändert werden muss. Ja, dass es so nicht mehr weitergehen kann, das ist, glaube ich, den meisten klar. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass eben Google das so machen sollte, dass man eben neue Geräte nur noch lizenziert, wenn auch die Originaloberfläche abrufbar ist. Dazu stehe ich nach wie vor. Der Dominik schreibt, ich bin nicht Rios Meinung, dass Hersteller, die kein Stock ICS anbieten, denke ich, soll das heißen, sanktioniert werden müssen. Dann sehen alle Geräte gleich aus und haben keinen USP mehr, doch gerade darauf setzen die Hardwarehersteller. Zudem gibt es Menschen, die keinen Stock ICS haben wollen, denn wenn dies nicht der Fall wäre, dann bräuchte es keine Handys mit Android von zig Herstellern. Zumal die Sanktionen ja dem Open Source Gedanken widersprechen würde. Wenn der Kunde Stock ICS haben will, muss er sich ein nächstes Gerät kaufen. Dominik, also absolut, ich respektiere absolut, wenn du jetzt mit dem Sense zufrieden bist, ist wunderbar, ganz toll. Aber ich kann dir versichern, dass die meisten damit nicht zufrieden sind. Das ist ein leidiges Thema, das kann man im ganzen Internet sehen, ja, dass die Leute sauer sind wegen diesen Oberflächen wie TouchWiz, Sense, Motoblur, die Android meiner Meinung nach verunstalten. Es ist auch so, dass die Hardwarehersteller und ja, dass die Hardwarehersteller deswegen das so machen, dass eben sie sich absetzen können. Jeder, ich sag's jetzt mal ganz hart, jeder will seinen eigenen Mist propagieren. Ja, warum? Weil sie eine Kundenbindung an sich selbst haben wollen, aber nicht an Android, weil die Firmen Android nur zweitrangig interessiert. Ja. Die Kunden, ich sag mal so, das, was du sagst mit der Auswahl, ja, was du ansprichst, hier lese ich mal zumindest zwischen den Zeilen, ja. Du willst ja auch Auswahl haben. Aber sind wir mal ehrlich, Nexus, also das heißt die Geräte, die von Google selbst propagiert werden, sind die einzigen, die Stock Android haben. Und das kann nicht sein. Android ist Android. Wer Android nicht haben will, kein Problem. Es gibt Alternativen. Aber wenn es schon quasi keine Android-Handys mehr gibt mit der Originaloberfläche, da gibt es keine Auswahl. Da hat man ein aktuelles Hardware-Modell. Das ist keine Auswahl. Ja, das ist nix. Und die Hersteller, die sollten zumindest mal ein paar Geräte ins Sortiment nehmen und dann werden sie sich wundern, wie viele Leute dann eher diese Geräte bevorzugen als dieser zusammengekleisterte Kram. Ja, Bloatware drauf, ohne Ende, total ja, aufgeblähte Systeme, die dann so langsam laufen, dass die Leistung von der neuesten Hardware-Generation von diesen Herstellern, die wirklich top sind, gleich mal eine ganze Stufe reduziert wird. Das kann man immer sehen, wenn man zum Beispiel ein Gerät rootet und da zum Beispiel ein Stock Android-ROM drauf macht, wie schnell dann auf einmal die Geräte sind im Vergleich zu vorher. Ja. Das ist ja ganz klar, weil im Prinzip das Grundsystem werkelt im Hintergrund. Zusätzlich läuft eine meist mehr oder minder aufgesetzte Oberfläche darüber. Und das verbraucht Rechenzeit. Dann ist die Oberfläche auch oftmals eben sehr, ja, ressourcenverschwendend programmiert, so dass ein großer Teil vom RAM-Speicher wieder aufgebraucht wird, nur für die Oberfläche. Also es gibt jede Menge Probleme mit diesen Sachen. Ja. Jean-Baptiste hat auch jetzt in einem Google Plus Post ein Problem angesprochen und da hat er auch die Bombe platzen lassen. Ja, 8 Monate für Updates. Dass das natürlich nicht so weitergehen kann, ist klar. Es ist nicht nur da allein das Problem von den Herstellern mit der Oberfläche, es sind natürlich vor allem auch die Carrier, also die Netzanbieter, ja, die hier auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das heißt, wir haben folgende Situation. Google hat sein Original Android-Betriebssystem, übrigens mit ICS, mit der absolut genialsten Oberfläche, die es bei Android gibt, meiner Meinung nach. Und das wird adaptiert von den Herstellern, die ihren eigenen Kram brauen. Da muss dann eben wieder neue Sachen programmiert werden. Dann kommt der Carrier und sagt, okay, für unser Netz muss das und das noch geändert werden. Dann müssen die Hersteller wiederum anfangen, darum zu kleistern dran. Und dann dauert das und dauert das und dauert das. Die Leute sind frustriert, sind sauer. Und ich muss ganz klar sagen, ihr wisst, ich bin keins der weißen iPhone-Fan. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ja. Aber eins muss ich sagen, ist ganz klar. Ein einheitliches System, das zeitnah geupdatet wird. Das heißt, eine Firma sagt, so, hier ist das neue Update. Ja. Jetzt erhältlich. Dann macht man sein System an, zieht sich das Update und dann hat man's. So muss das gehen. Das ist natürlich bei Android nie so gehen wird, das ist klar. Das ist wegen der offenen Natur von Android so nicht möglich. Aber ein Schritt kann man wegnehmen, nämlich den Schritt, den die Anbieter haben. Das sieht man ja auch, wie schnell die Updates für andere Geräte, also für andere Geräte, für die wenigen Nexus-Geräte verfügbar sind, ja, im Vergleich zu den anderen Firmen. Ja, das sind Welten dazwischen. Und dann sieht man das auch, dass es eben nicht nur das Problem von den Netzbetreibern ist. Beim Nexus S ging es ja relativ schnell, auch wenn es danach Probleme gab, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt, da komme ich dann später noch dazu. Da war ja die Drohung, die ich in den Raum gelegt habe, 2 Wochen oder ich hole mir ein anderes System, das war's mit Android. Das habe ich auch ernst gemeint, weil ich habe die Schnauze wirklich voll von diesem Update-Kram. Es hat aber hingehauen. Google hat es geschafft. Und da sind wir bei dem Thema. Google hat es geschafft, weil die nämlich wissen, wie wichtig das ist, ein System aktuell zu halten. Ja. Und sie haben es geschafft, mit den Netzbetreibern das offenbar abzuklären, dass diese Updates auch erlaubt sind bei diesen Netzbetreibern, ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, man kann nicht einfach in den Mobilfunknetzen so ein Update raushauen. Dann könnte ruckzuck ein Mobilfunkanbieter sich genötigt sehen, ganze Gerätekategorie zu sperren. Ja. Also das hat wunderbar geklappt und dann sieht man es. Während die anderen, ja, HTC, und das sind auch eine von den schnellsten, ja, und Sony und alle, die eben so ein Custom-UI haben, auch Samsung, um Himmels Willen, ja, da kann man froh sein, wenn überhaupt jemals ein Update kommt. Da hat man es gesehen, dass es eben an diesen Firmen liegt. Ich kann zwar die Firmen verstehen, die haben jede Menge Arbeit zu tun, jede Menge Programmierarbeit, damit alles rund läuft, aber das sind die selbst schuld wegen ihren Systemen. Die müssen praktisch jede Android-Version, ja, müssen die fast komplett umschreiben. Und das geht nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Wir haben ja schließlich hier Android-Handys und nicht HTC und Samsung und Sony. Und wenn das nämlich anfängt, das ist ja die viel gemeinte Fragmentierung auch. Ja. Ich hasse diesen Begriff, weil es eigentlich irrelevant ist. Ja. See Windows, da gibt es auch eine riesen Fragmentierung. Da gibt es unzählige verschiedene Systemvarianten und die Programmierer müssen halt alles mit einbeziehen, wenn sie ein Programm schreiben und es geht auch, ja, aber das ist wieder auf dem anderen Blatt. Das Grundsystem ist gleich, ja, und das ist nämlich das Problem, ja. Wenn wir verschiedene Betriebssysteme haben, sagen wir mal, weil es ist ja auch es ist ja auch wie eine Linux-Distribution Android, dann haben wir verschiedene Linux-Distributionen. Und das ist auch das Problem, was es unter Linux gab. Ja. Ich bin ja Linux-Fan, ich habe auch Linux, ich mache alles hier Linux, auch der Podcast ist ja unter Linux gemacht, alles. Aber ein Nachteil ist da ganz und klar vorhanden, die vielen verschiedenen Distributionen. Die können Anwender verwirren. Und deswegen ist es gut, dass sich eben im Linux-Bereich hier ein, zwei Distributionen massiv durchgesetzt hat, nämlich Ubuntu und was momentan stark gekommen ist, ist das Linux Mint, die aber zueinander mehr oder minder kompatibel sind. Und da ist nämlich eben jetzt das Problem nicht mehr so groß. Das heißt, man hat Ubuntu und dann kann man alles benutzen, ja, weil die Community alles für Ubuntu adaptiert. Man muss keine Kompilationsorgien mehr machen, Kompilierorgien mehr machen und so weiter und so weiter. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Man kann jetzt jemand Unbedarften eine Linux-Distribution empfehlen. Und das ist ganz wichtig bei den Handys. Diesen ganzen Update-Kram, also mag zwar sein, dass es einige User oder viele User gar nicht interessiert, normale 0815 Handy-Benutzer. Aber es gibt dann halt welche, die immer das Neueste und Schnellste und Beste haben wollen, ja. Und die sind ziemlich sauer, wenn sie sehen, dass ihre Kollegen mit einem iOS ständig mit neuen Updates versorgt werden, dass alles wunderbar klappt, keine Zeitverzögerung gibt und alles einheitlich läuft, dann ist das schon ziemlich schlecht für Android, ja. Gut. Das Update-Chaos, das nervt die User total. Also das ist überall zu lesen, da geht es richtig rund im Internet und da wird Android nicht ganz zu Unrecht gebasht, deswegen auch. Aber wie gesagt, Jean-Baptiste hat da eben die Bombe platzen lassen, hat gesagt, 8 Monate wird für ein Update benötigt und das ist absolut untragbar. Untragbar, da muss was geschehen und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Google eben die Handys nur lizenziert, wenn es möglich ist, die Originaloberfläche abzurufen. Das heißt, entweder das ist Stock ICS drauf, ja, oder man lässt den Benutzern die Wahl. Ja. Man hat Stock ICS und standardmäßig aktiviert eben die eigene Oberfläche und die kann der Benutzer mit einem Häkchen in den Settings ausschalten, ja, und man hat Stock ICS. Und da sehe ich auch absolut, absolut kein Problem mit Open Source. Open Source bedeutet erstmal nur, der Quellcode ist frei verfügbar. Zweitens, bei der Google-Lizenzierung, da geht es um die Applikationen, die überhaupt kein Open Source sind. Nämlich, das ist zum Beispiel der Market, Google Mail etc. Ja, oder jetzt Play Store, wie der Market jetzt genannt wird. Und diese Sachen waren noch nie Open Source und Google kann frei bestimmen, wer diese Applikation auf dem Handy erhält und wer nicht. Und das wird auch von Google gemacht. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel eben die Arcos-Geräte oder jetzt Anova-Geräte keinen offiziellen Android-Market haben, keine offizielle Gmail-App und etliche andere offizielle Google-Applikationen nicht installiert haben, weil sie keine Lizenzierung bekommen von Google. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich bin aktuell nicht informiert, wie die Lizenzierungsbestimmungen sind. Ich glaube, da wurde etwas gelockert wegen den Tablets. Aber zum Beispiel war eine Bestimmung, dass es nur eine Lizenz gibt, wenn GPS integriert ist und was früher auf jeden Fall mal war, dass ein UMTS-Zugang integriert sein muss. Einige Anova-Tablets hatten kein GPS und auch keinen UMTS-Zugang. Damit hatten sie keine Lizenzierung erhalten von Google und durften eben diese Sachen nicht machen. Ob man das Teil dann routet und ein anderes ROM drauf macht, falls es angeboten wird, oder die Apps mit Tricks installiert, so wie es der Mo mal gemacht hat, ja, auf seinem Arcos Tablet. Und das bleibt einem ja dann überlassen. Nur eine offizielle Lizenzierung gibt es nicht. Das heißt, Google sagt, okay, ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Nämlich mit dem Open Source Teil, Und das ist richtig, das kann jede Firma nehmen und kann es so verändern, wie man will, so, dass es überhaupt zu gar nichts mehr kompatibel ist. Auch das wird gemacht. In China gibt es einige Systeme. Und dann ist es gut. Das kann also jeder Hersteller machen. Das ist Open Source. Was allerdings nicht bedeutet, dass die Firma oder dass eine Firma, ein Anbieter, dann sagen kann, okay, wir haben aber hier für dieses System spezielle Applikationen. Und die gibt es nur, wenn das System folgende Voraussetzungen erfüllt. Und das finde ich absolut korrekt. Und ich würde mir wünschen, wenn Google das so machen würde. Vor allem, dass man es nicht rückwirkend machen kann jetzt mit ICS. Okay, ist mir klar. Da würden, ach, die Presse würde durchdrehen, wenn die das machen würden. Aber wenn jetzt das neue Jelly Bean kommt, das habe ich ja letzte Woche gemeint, wenn das neue Jelly Bean kommt, dann hoffe ich wirklich, dass Google hier rigoros zur Tat schreitet und sagt, die neue Jelly Bean-Oberfläche kriegt, die Handys kriegen nur noch eine Lizenzierung, wenn die offizielle Jelly Bean-Oberfläche abrufbar ist. Und da gibt es ja auch Konzessionen, die man machen kann. Das heißt, man muss ja den Firmen nicht vorschreiben, ja, du musst jetzt, also du darfst jetzt nur Stock-ICS anbieten, sondern es würde ja reichen, wenn man sagen wird, okay, du kannst deine eigene UI drauf machen, aber die Original-UI muss angeboten werden. Die muss im Gerät vorhanden sein und die muss der User einstellen können mit relativ wenig Aufwand. Und wie gesagt, die UIs sind ICS und das wird sicherlich mit Jelly Bean noch verstärkt werden, sind beworben worden. Die Leute fragen direkt nach Ice Cream Sandwich. Die wollen Ice Cream Sandwich haben. Das spüren auch momentan die Firmen. Es werden immer noch viel zu wenig Geräte, ob jetzt modifiziert oder nicht, mit Ice Cream Sandwich ausgeliefert. Die starten alle noch mit Gingerbread. Und was passiert? Man sieht eine kleine Stagnation in der Nachfrage momentan. Ja? Das heißt, die Leute warten offenbar, bis die Ice Cream Sandwich Handys kommen. Und wenn die Berichte lesen und sehen, wie genial die Oberfläche ist und wie toll die Reviewer das finden, und dann kommt das Ice Cream Sandwich verpackt in einem Ding, das man es überhaupt gar nicht mehr erkennen kann, und man hat auf einmal genau dasselbe wie vorher, man sieht gar nichts, ist alles nur unter der Haube, dann werden die Leute stinkesauer. Ich habe heute mit dem Mo gesprochen, der hat heute sein Ice Cream Sandwich bekommen auf dem HTC Sensation. Der ist stinkesauer. Weil er genau denselben Crap hat, ja, wie vorher. Es ist kaum ein Unterschied bei ihm zu sehen. Und Leute, das geht nicht. Ganz klar, das geht nicht. Also, das ist meine Meinung. Ich weiß, da gibt es auch andere Meinungen, die respektiere ich auch. Deswegen muss es auch eine Vielfalt geben. Keine Frage. Ja, jede Oberfläche hat seine Berechtigung. Nur, es muss auf jeden Fall Google schaffen, dass mehr Hersteller Original Ice Cream Sandwich beziehungsweise dann Jelly Bean Oberflächen auf den Markt werfen, sonst sehe ich wirklich ein großes Problem für Android in der Zukunft vorkommen. Man kann ja schon gar nicht mehr von einem richtigen Branding sprechen. Ja. Aber ich habe Android, ja was für ein Android? Und es sind total verschiedene Systeme. Ja, und da muss Google wirklich gucken, dass sie das in den Griff bekommen. Und ich bin überzeugt davon, dass sie sich auch was einfallen lassen. Ich weiß, Google hat den Slogan Do No Evil, ja. Aber also ich wäre nicht so freundlich, muss ich ganz klar sagen. Ich wäre nicht so freundlich. Google hat dieses Open Source Grundgerüst zur Verfügung gestellt. Damit können die Firmen machen, was sie wollen. Aber Google kann und sollte auch seine Apps, die nicht Open Source sind, dafür einsetzen, dass mehr Hersteller dazu gebracht werden, die Originaloberfläche zu benutzen, damit eben diese Apps laufen. Ja. Und um es nochmal kurz zu sagen, ob es jetzt gegen den Open Source Gedanken widerspricht, finde ich überhaupt nicht. Es gibt nach wie vor viele Sachen, die auch technisch nicht, sag ich mal, einfach zu lösen sind, und deswegen setzen auch viele Open Source Programmierer einfach etwas voraus. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Programmierer sagt, okay, ich habe das für Ubuntu programmiert oder ich mache das für Ubuntu, bietet ein Binary an, wunderbar, dann funktioniert das. Dann kann ich einfach hier in ein Software-Update gehen, zack, tu mir das installieren und zack, dann geht's. Ja? Aber der sagt, okay, aber andere Linux-Systeme interessieren mich überhaupt nicht, und da bietet er dafür kein Binary an, sondern, wie es eben die GPL vorschreibt, den Open Source Code, den Source Code, und dann können andere, wenn sie es dann unbedingt auf ihrem System haben wollen, diesen Code nehmen, neu kompilieren und dann ablaufen lassen. Im Prinzip macht der Entwickler aber nichts anderes, wie Google machen würde. Hier habt ihr das, aber wenn ihr das wollt, braucht ihr Ubuntu. Wenn ihr das nicht wollt, ja, ihr könnt nach wie vor das System so kompilieren, wie ihr es haben wollt. Aber dann bitte ist es nicht mein Problem, wenn unser Programm nicht mehr drauf läuft. Ja. Es ist zwar ein bisschen anders, weil es da um Lizenzen geht, aber im Prinzip, ja, will ich damit sagen, dass es nie möglich ist, alles für alles anzubieten. Ja, irgendwo gibt es Grenzen und auch die GPL selbst, die beliebteste Open Source Lizenz, ist ja sehr, sehr einschränkend. Sie regelt ganz genau, was mit dem Source Code wie gemacht werden muss und was nicht gemacht werden darf. Ja? Wenn ich also zum Beispiel etwas verändere an dem System, dann bin ich verpflichtet, denn diese Änderung auch der Community wieder zur Verfügung zu stellen. Also schränkt die auch ein von dem, was man machen darf. Ich darf jetzt nicht den Code nehmen, darf das in meine eigene kommerzielle Anwendung einfügen und dann einfach nichts zurückgeben an die Community. Das ist zum Beispiel auch nicht legal. Und somit gibt es da auch eine Einschränkung. Und auch so eine Einschränkung ist im Prinzip nichts anderes, als dass man sagt, okay, hier, wenn ihr unsere Lizenzierung, die mit Open Source nichts zu tun hat, haben wollt, dann müsst ihr das und das machen. Ansonsten könnt ihr gern unser Open Source System verwenden, da haben wir überhaupt nichts dagegen, hier ist alles, hier ist der Code, aber dann bitte nicht erwarten, dass wir offiziell dieses System unterstützen. Das geht nicht. Ja, genauso wie jeder zum Beispiel Ubuntu nehmen kann, das hat ja auch, ist ja auch bei Linux Mint gemacht worden, den Ubuntu Source Code nehmen, dann darauf aufbauen, ein ganz komplett neues System entwickeln, aber dann kann ich nicht zu Canonical gehen und kann sagen, okay, hier, ne, ich möchte aber hier Support von euch, schließlich basiert Mint, basiert ja auf Ubuntu, ja. Und dann sagen die, ja, tut mir leid, das ist uns egal, da müsst ihr euch an die Programmierer von Mint wenden, wenn ihr da was haben wollt, nicht an uns. Und das ist nur zu verständlich. Und genauso gut kann das Google auch machen. Ja? Wenn ihr dann sagt, okay, hier ist unser Open Source System, es übernimmt ihr 1:1, dann bekommt ihr von uns auch die lizenzierten Apps, die nicht Open Source sind. Oder ihr macht das was Eigenes, könnt ihr das gern machen, aber dann kriegt ihr von uns die Apps nicht, weil die nicht Open Source sind und die mir nur rausgeben an unser System, beziehungsweise an das System, das eben mit der Originaloberfläche kommt. So, da sehe ich überhaupt kein Problem, was Open Source anbetrifft. Gut, so, nach einem Nachtrag habe ich übrigens noch von letzter Woche, ganz kurz, da hatte ich einige Sachen vorgestellt als Alternative zu Instagram und da ist mir eins offenbar total durch die Lappen gegangen, auch wenn der Devlog, was sich gerade dort bei Twitter ein bisschen unbeliebt macht, der spammt nämlich ziemlich gut rum, aber egal. Auf jeden Fall, Lightbox Fotos ist eine Applikation, die voll und ganz Instagram ersetzen kann, die auch schon längere Zeit übrigens auch funktionieren unter Android und die Entwickler auch voll und ganz Android unterstützen, jawohl. Und da gibt es auch eben diese App, die mit denen man Fotos also verbessern kann und mit Effekten belegen kann, so wie man es eben von Instagram gewohnt ist. Dann kann man das direkt sharen, ja, mit Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr und Foursquare. Und man kann auch das Ganze auf sein eigenes Blog machen. Und natürlich gibt es da auch diese Lightbox Community, auf der man dann auch die Fotos direkt in dieser Community hochladen kann und dort eben ja die Leute das genießen lassen kann, mehr oder minder. Also alles, was Instagram kann, bloß noch ein bisschen mehr. Und wie ich schon gesagt habe, diese Firmen unterstützen Android schon lange. Und es sind keine, sag ich mal, Entwickler, die jetzt Android nur deswegen unterstützen, weil sie sehen, dass unendlich viele Leute eben Android-Geräte haben und ja, dass denen da vielleicht ein bisschen Kohle entgehen kann. Nein, diese Leute unterstützen Android, weil es Android ist. Und das ist dann auch, finde ich, zu honorieren. Gut, also als kleiner Nachtrag. Und dann komme ich jetzt zu den News. So, heute zieht sich das mit den Software-Updates so komplett durch die News auch übrigens. Ja, deswegen werde ich da öfters nochmal drauf zurückkommen, auch wenn ich schon hier 20 Minuten darüber gesprochen habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber das war ein aktuelles Thema und auch momentan wohl das einzigste Thema in dieser Woche, ja. Es ist ein neues Update rausgekommen für Google Maps Navigation. Und zwar unter 4.0 aufwärts sieht man ein neues Design. Ich kann es euch leider noch nicht beschreiben. Auf dem Galaxy Tab unter Gingerbread ist es schon geupdatet worden. Bringt mir aber nichts, weil es eben ja das neue Aussehen nur für Android 4.0 aufwärts relevant ist und zu sehen ist. Ja, und ich kann auf meinem Nexus S dieses Update nicht laden. Ich bekomme immer nur eine Fehlermeldung und hier sind wir wieder bei einem Problem. Google hat es da offenbar nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Muss ich sagen, ich habe auch wie viele andere Nutzer diese Woche massive Probleme gehabt mit dem Market. Der hat teilweise überhaupt nicht funktioniert. Und ja, ein Update wird mir nicht angezeigt für Google Maps, wenn ich nach Google Maps suche. Und dann kriege ich hier nur angezeigt Install, klicke ich drauf, dann kann ich auswählen Update oder Uninstall. Wenn ich Update auswähle, dann lässt er mich ganz normal akzeptieren und dann kommt sofort die Meldung, Your order is processing, your item will be available in few minutes. Ja, das mache ich schon seit Tagen. So viel zu dem Thema. Schade, schade, schade. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Aber das ist nicht sehr vertrauenserweckend und tja, was soll man da machen? Da muss Google halt schauen, das müssen sie unter Kontrolle kriegen, nicht nur im Market. Aber das ist eben auch ein Problem mit diesem ganzen, mit der ganzen Streuung davon. Dann noch was, auch das hat mich sehr geärgert. Ich habe ja das 403 drauf auf meinem Nexus S. Es gab ein Update für 404 für das Motorola Xoom, Nexus S und das Galaxy Nexus. Also das ist jetzt bereits erhältlich. Das könnt ihr euch herunterladen. Ja, Link habe ich dir hier in der Textbeschreibung mit drin. Zumindest für das Nexus S. Für die anderen gibt es auch schon die Dateien. Dabei handelt es sich um die offizielle Datei. Braucht also nicht unbedingt zu warten, bis es über OTA ausgeliefert wird, over the air, sondern ihr könnt es direkt laden. Das ist alles okay. Da müsst ihr auch nichts routen und da wird nichts verändert. Und das ist relativ sicher. Genaue Anleitung findet ihr ebenfalls nochmal unter dem Link, den ich hier hinzugefügt habe. Und dann könnt ihr das automatisch machen. Allerdings, auf meinem Nexus S 403, das mit der richtigen Bildversion angegeben ist bei mir hier, das kann man in den Systemeinstellungen wunderbar sehen, das ist also die korrekte Bildversion, funktioniert das nicht. Es gibt ein Update Error 7 mit einem Assert Failure. Und die Installation wird dann abgebrochen. Es ist nicht möglich, dieses zu installieren. Das ist ein Patch, der hier rausgekommen ist, also kein volles ROM, sondern nur als sogenannter Incremental Patch. Und da scheint wohl auch das Problem zu sein. Da gibt es wohl wieder mal ja zig verschiedene Versionen, die sogar die gleiche Bildnummer tragen. Und dennoch funktioniert es dann eben nicht. Ja, und da muss ich warten, bis dann ein Full ROM irgendwie herauskommt. Ich hoffe, dass das dann auch demnächst kommt von Google. Wenn nicht, tja, dann kriege ich das Update nicht. Und ihr seht, hier ist auch wieder das Problem. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe Google Nexus S. Ja, das ist diese Originaloberfläche. Aber selbst da gibt es jede Menge Builds wegen den verschiedenen Netzbetreibern. Und tja. Dann kommt es eben zustande, dass man der ein oder andere das nicht installieren kann und ein anderer kann das installieren, der halt, was weiß ich, hier eine andere Bildversion drauf hat. Wobei die Bildversionen eben als die gleiche angezeigt werden. Also total verworren. Ich weiß auch nicht, wie, ob Google das noch unter Kontrolle hat. Ja, ich bin da, ja, sehr skeptisch und das macht mich immer wieder traurig, wenn ich sowas sehe. Ja, wenn, ich stelle mir das immer so vor, wenn selbst Leute, die sich mit diesen Systemen auskennen, ja, da zähle ich mich jetzt mal dazu, sorry, wenn das sich jetzt ein bisschen komisch anhört, aber ja. Aber selbst die Leute haben dann Probleme. Was machen dann erst die unbedarften Benutzer? Die müssen ja ausflippen. Die flippen ja raus. Ja? Das ist nun mal halt so, dass die Leute auch das Neue haben wollen, auch wenn sie gar nicht wissen, was das ist und was das bedeutet. Ja? Wobei dieses Update soll ganz interessant sein. Das soll nämlich laut Aussage von Google hunderte von neuen Verbesserungen drin sein, Bugfixes, die Performance soll deutlich gesteigert sein, ja, und vor allem in dem Kamerabereich, und es gibt auch eine sanftere Screen Rotation, das ist, wenn man das im Programm, also das Handy quer hält, dass das Bild schneller und besser umschaltet, ja. Und noch weitere Kleinigkeiten, ja. Also, ja, die hätte ich auch gerne, diese hunderte von Bugfixes und Softwareverbesserungen. Ja, die hätte ich auch gerne. Und zwar ASAP, ja, so schnell wie möglich. Aber das kann ich mir wohl abschminken wieder, weil das dauert und dauert und dauert und dauert. Nun ja, gut. Also, so viel zu dem Update. Nexus S ist zumindest verfügbar. Ihr könnt es probieren. Und dann, ja, ich drücke euch die Daumen, vielleicht klappt es ja bei euch. Epson hat, um jetzt mal zwischendrin mal was anderes zu machen als Updates, Epson hat schon die Android-Brillen. Im Sortiment gibt es also schon, und zwar funktionieren die tatsächlich so, wie die kühnsten Träume es erwartet haben. Ja, man hat kleine, ja, sagen wir mal, eine futuristisch aussehende Sonnenbrille und ein kleines Bediengerät damit dran. Und das ist per Kabel quasi verbunden. Und damit kann man dann tatsächlich sich Sachen einblenden lassen, Informationen abrufen, und so weiter und so weiter. Also jede Menge Möglichkeiten, unglaubliche Möglichkeiten übrigens. Das ist also, Terminator ist wahr geworden, ja, zumindest was das HUD-Display anbetrifft, ja. Irre. Nicht ganz billig, $700 kostet das Teil, aber es ist verfügbar, es ist keine Zukunftsmusik mehr, es ist vorhanden. Es sollen demnächst übrigens aber noch weitere Google-Brillen rauskommen, von anderen Firmen. Sogar jede Menge sind da angekündigt. Aber interessant, dass Epson, der ehemalige oder ja, der sehr bekannte immer noch Druckerhersteller, ja, dass der das immer noch oder dass der das als erstes gemacht hat. Wahnsinn. Dann Hasbro bekommt eine Abfuhr vor Gericht gegen Jawohl, so sieht es aus. Ich hab's schon mal erwähnt vor ein paar Folgen. Ich muss da mal ein bisschen ausholen. Also Hasbro hat ja Asus verklagt wegen dem Asus Transformer Prime. Ihr könnt schon euch zusammenreimen, wohin das geht. Transformers, ja, ist ja eine Serie, die von Hasbro lizenziert ist, ja, und das war dann schon ein Dorn im Auge, das Transformer. Jetzt kommt da so ein Gerät raus, wo Transformer Prime heißt. Und wie wir wissen, ist das ja auch eine Figur, ja, die Primes bei den Transformers. Das sind quasi wie soll man das so sagen, die Anführer von den Guten, ja, die Primes. Und ja. Jetzt kommt da so ein Gerät, das nennt sich Transformer Prime. Das Gericht hat allerdings hier keine große Ähnlichkeit gesehen zwischen den Transformer-Produkten von Hasbro und dem Asus Transformer. Das ist göttlich. Da hat endlich mal ein Richter seine Realität behalten und hat das Ganze abgewiesen. Hat gesagt, also hier, da besteht keine Ähnlichkeit, Verwechslungsgefahr eigentlich auch nicht. Also zumindest mit gesundem Menschenverstand dürfte man die Transformer von der Comicserie nicht mit einem Android-Tablet verwechseln. Ja, hoffe zumindest. Und das ging dann immerhin mal noch glimpflich aus. Und Asus darf das eben jetzt auch Transformer Prime nennen. Unglaublich, dass überhaupt sowas vorhanden werden muss. Auf der anderen Seite, das mit dem Prime war halt vielleicht ein Tacken zu viel von Asus, ja, dass sie das gemacht haben. Also Transformer ist ja auch noch okay, aber Transformer Prime, das ist schon ziemlich frech, würde ich mal sagen. Und Transformer-Fans werden vielleicht auch deswegen angezogen von dem Transformer Prime, wegen dem Namen. Aber, naja. Gut, was ist, wenn wenn Hasbro beschließen soll, ein eigenes Android-Tablet zu machen und das dann Transformer nennen zu wollen? Ob dann das Gericht wieder anders entscheidet, das ist die gute Frage, weil dann hätten die ja ein Transformer-Produkt, für das sie die Lizenz schon haben. Mal sehen, wie das noch weitergeht. Das ist ja sowieso immer alles ohne Ende, solche Verhandlungen, lachhaft eigentlich. Aber was soll's, ja, muss man halt durch. Ja, so geht das. Dann, was war noch? Update vom dem Play, ne, Quatsch, Google Play per Update. Ja. Was ist denn da? Ach, da habe ich Links vertauscht. Mensch! Ja, es gibt ein neues Update für Google Play, also für diesen Store da. Und nicht nur das, es gibt auch tatsächlich eine Applikation, die installiert wird, einfach so, kam über Software-Update von dem Play Store. War das auf einmal bei mir anzuwählen. Und da hat jetzt was installiert hier auf meinem Nexus S, wie gesagt, ein Ice Cream Sandwich. Das nennt sich Play Movies. Und wenn ich das aufrufe, dann ist dort zwar ein Tab My Rentals, aber er sagt mir, dass da ein Netzwerkproblem 400 gibt. Ja, das heißt, er kann da natürlich noch nicht auf meine Rentalliste zugreifen, ganz klar, weil das geht ja noch nicht in Deutschland. Keine Ahnung, warum dann die App hier gepusht wird. Aber in dieser Applikation kann man auch die Personal Videos sehen, also die quasi schon auf dem Gerät sind. Auch die kann man angezeigt bekommen da drin. Und vielleicht schon ein Vorläufer, ein Ausläufer eben für die Filme, die man dann auch irgendwann hoffentlich bei uns in Europa sehen kann. Auf jeden Fall, die Software haben die schon aufs Nexus S bei mir gepusht. Die ist jetzt da drauf. Braucht Platz, kann aber nichts mit anfangen. Ja, mir ist das auch mal passiert mit Playbooks. Also wo es noch Google Books geheißen hat, das ist dann erstaunlicherweise einfach wieder verschwunden vom Gerät. Also habe ich nicht mehr drauf, leider. Finde es sehr schade. Aber viel anfangen konnte ich nicht, konnte nur die kostenfreien Bücher lesen, aber das geht jetzt leider auch nicht mehr, weil eben die App einfach gelöscht wurde von Google. Möglicherweise passiert das mit Play Movies dann auch, falls es nichts wird bei uns in absehbarer Zeit. Vielleicht war es dann nur versehen. Ja, von Google. Tja, sehr schade. Aber auch da ist wieder das berühmte Problem mit den Updates, wo ich eben da schon vermute, dass Google da massive Probleme hat. Dann noch etwas für HTC Sense, Freunde. HTCSense.com, der Sync-Service, wird am 30. April abgeschaltet. Nein, hier in dieser Sendung gibt es keine April-Scherze. HTCSense.com ist nicht gut angekommen bei den Benutzern. Hehe. Wink, wink, zack, zack. Hm? Na. Ja, war anzunehmen. Ja. Wie gesagt, hier haben die meisten Leute dann doch wohl vertraut, eben da mit den Google-Services zu synchronisieren, statt mit HTC. Das ist ja auch war eine seltsame Anwandlung da, und htcsense.com wird also am 30. Juli komplett abgeschaltet. Bis dorthin hat der Benutzer noch die Möglichkeit, eventuelle Daten zu sichern, die darüber gesynkt wurden. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, und das Ganze wurde eben in einem Zug gemacht für das neue HTC Sense, das abgespeckte, und was hier HTC dann die da so ein Blabla losgelassen hat, ja, so von wegen, ja, um unsere Services zu, unsere Services zu optimieren, bla bla bla. Ne. Genau, ne. Das heißt einfach, das Ding war ein Fail, ja, hat jetzt lizenz.com und deswegen, das hat eh keiner genutzt und wird abgeschaltet. So, boom. Ich bin sicher, dass HTC dann auch ein bisschen was machen wird mit der Cloud-Geschichte. Also sie werden das nicht ganz fallen lassen. Zum Beispiel das mit Dropbox.com, da haben sie ja eine Übereinkunft geschlossen. Ja. Und da wird wohl noch eine Kooperation vertieft werden. Also da wird sicherlich noch externer Speicher geben. Übrigens noch, was zwar jetzt hier nicht in der Linkliste drin ist, aber was ich trotzdem noch gerne sagen wollte, der Google Drive Service scheint in greifbarer Nähe zu sein. Es gibt etliche Screenshots und so weiter, die also schon die Google Seite für das G-Drive zeigen. Nicht so gut sind die Gerüchte über die Größe, da geht's von 1 GB über 2 GB bis zu 5 GB kostenlos und dann natürlich kostenpflichtig ausbauen. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also 1 GB free, das ist ein Lachblatt, das würde niemand mehr jetzt dazu bringen, jetzt unbedingt einen Google-Service deswegen zu nutzen. Ja, also ich sage nur, Box.net hat bis vor kurzem sogar 50 GB kostenlos angeboten. 50 GB. Da muss Google schon ein bisschen sich was einfallen lassen. 5 GB wäre dann mal für den Einstieg kostenlos okay. Man kann ja dann eben, wer es auch wirklich braucht, dann auch Space dazu kaufen. Was das kosten wird, das steht natürlich noch nicht fest. Ich hoffe, dass es deutlich günstiger wird wie bei Box.com oder auch günstiger als LiveDrive. Und die sind sehr günstig. 2 Terabyte für, wie waren es, $16,99 im Monat. Ja, da müssen die schon mal besser werden. Und Unlimited Backup Space gibt LiveDrive für ein Backup zu machen mit dem Computer. Und das ist schon mal sehr schön. Also da muss man mal gucken. Box.net übrigens gefällt mir, oder Box.com gefällt mir übrigens ganz gut als Service momentan. Das fluxt so richtig, ist auch sehr schön integriert. Für Linux-Nutzer sehr schön. Man kann über WebDAV das Drive, also ein Laufwerk, direkt auf den Desktop einblenden und dann per Drag and Drop dort die Daten hin verschieben. Ähnlich wie bei Ubuntu One. Ubuntu One gibt es natürlich auch für Android. Auch das ist wunderbar. Also wer nicht so viel Daten hinher schieben will, ist bei Ubuntu One besser aufgehoben. Ich sage deswegen Box besser, weil natürlich die Preise viel niedriger sind als bei Ubuntu One. Also bei Ubuntu One könnt ihr es mal gucken, ist ein bisschen undurchsichtig auch, aber 5 GB bei Ubuntu One auch kostenlos von Anfang an ist auch ein Wort. Für viele dürfte das ja auch ausreichend sein. Das darf man nicht vergessen. Die Applikationen arbeiten sehr, sehr gut und es gibt auch eine Ubuntu One Musikapplikation, ein Player, der direkt auch Ogwarbis-Files und FLAC abspielen kann. Sehr schön. Dann verkauft Google seine Nexus Tablets selbst. Das war eine große Frage, die ich hier gesehen habe bei Fandroid.com. Das wirft natürlich jede Menge Fragen auf. Zunächst einmal ist es erstmal nur noch ein Gerücht, dass das Tablet Nexus heißen wird, dass überhaupt ein Nexus Tablet kommt. Die Experten gehen alle davon aus, dass das tatsächlich passieren wird. Ich aber sage, was definitiv nicht passieren wird, ist, dass Google das nochmal selbst verkauft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, wir würden der Meinung sein, dass sich Tablets besser als Handys verkaufen lassen über einen eigenen Webstore. Das ging ja beim Nexus One gewaltig in die Hose. Da hatten sie auch gedacht, sie könnten das Verkaufsmodell revolutionieren, ja, und die Handys einfach direkt verkaufen. Die Leute haben aber kein Interesse gehabt, sich über das Internet bei Google ein Handy zu bestellen, sondern die wollten eben ins Geschäft gehen und dort ein Handy mitnehmen von einem Netzbetreiber ihrer Wahl. Ja, vor allem in den USA war das so. Bei uns hört sich das nicht mal so skurril an, aber in den USA ist es äußerst, also ist extrem ungewöhnlich, dass man ein Handy kauft ohne einen Netzbetreibervertrag. Das ist fast sinnlos. Und wenn man dann auch einen Vertrag will, und möchte quasi dazu kein Handy haben, die gucken einen dann wirklich blöd an in den Geschäften, als ob man ein Außerirdischer wäre, weil es normalerweise so nicht gibt. Und das mag dann auch eine Rolle gespielt haben. Da spielen halt die Verkaufszahlen von Deutschland nicht mehr so die große Rolle, klar. Zumal eben in Deutschland das Problem dann auch war, wieder mal Kreditkarte und so weiter im Google Store zu bestellen will. Ja, das haben wir ja schon durchgekaut. Und ja, das ist eben das Problem. $200 wird immer noch als Preis gemauschelt für das System. Es gibt auch noch Gerüchte, dass es ein 7 Zoll ist, andere sagen ein 10 Zoll, andere ein 11 Zoll. Also es ist jede Menge Gerüchte. Und nichts Genaues weiß man nicht, aber eben, ich glaube nicht, dass es über einen Google Store verkauft wird, weil das eben schon beim Nexus One nicht geklappt hat. Vielleicht, wie gesagt, denken die, es würde gehen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich würde mir gerne mal die Quelle interessieren, wo dieser Informant das daher hat, ja, diese Aussage, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie das aus? Würdet ihr ein Tablet kaufen direkt im Google Store? Ja, mit dem diesen Hürden, wo man kennt, Kreditkarte etc. Wäre das für euch überhaupt denkbar? Oder wollt ihr das lieber in einem Geschäft vorher erstmal ausprobieren? Ich meine, wir haben ja in Deutschland zumindest das 14-tägige Fernabsatzrückgabegesetz. Ja, das heißt, natürlich kann man sich das Teil ohne Risiko holen und erstmal ausprobieren. Aber naja, Stress ist es ja dann doch irgendwie schon wieder, wenn man so eine Bequemlichkeit bedenkt. Das ist ja wieder zurückschicken und so weiter und so weiter. Und Nexus Tablet direkt von Google, was meint ihr? Skeptisch? Oder ja, Google macht das? Oder sagt ihr vielleicht sogar, das ist das einzig Richtige, was Google machen kann? Screw Netzbetreiber, ja? wir machen das selbst. Was denkt ihr? Dann gibt es noch was Interessantes. Das Sony veröffentlicht eine Beta Ice Cream Sandwich Version für das Xperia Play. Ich glaube, das ist auch eine Novum. Sony veröffentlicht eine Beta-Version des Betriebssystems. Jeder kann es runterladen bei Sony auf den Servern von sonymobile.com und das ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber tatsächlich, es ist passiert. Das ICS Beta-ROM ist erhältlich und für diese Xperia Smartphone-Modelle und eben da auch das Xperia Play. Warum das? Übrigens ist es Xperia Arc, sehe ich gerade, also das Arc S, Xperia Neo V oder Xperia Ray, das da angeboten wird und dann das Play eben. Warum eine Beta-Version? Also ich finde das sehr gut, dass sie das machen. Aber ich glaube, es wird nie eine Version OTA geben, das direkt auf das Handy geschickt wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony sich traut, die Kundschaft so direkt da mit einer komplett neuen Version zu überfallen. Ja, es wäre nicht Sony-like. Und ich habe so das Gefühl, dass es nie über die Beta-Version rausgehen wird beim Play. Also ich habe da jetzt keinen speziellen Anlass dafür, das zu denken. Ich habe das einfach so ein Gefühl, weil ich das halt sehr, sehr komisch finde, dass da tatsächlich eine Beta-Version veröffentlicht wird. Übrigens hat der Peter in Google Play da noch was, in Google Plus noch was gesagt in den Kommentaren, haben einen Blick auf die Alpha-Version von ICS von Sony geworfen und so ein Kommentar dazu. Und bei Samsung Galaxy S2 sieht es nicht besser aus. Ja, es sind halt eben diese, naja, wo man dann sagt, Ice Cream Sandwich, warum? Sieht ja eh alles gleich aus. Kann man vergessen. Ja, außer eine Notification Bar ändert sich da nichts, weil eben die Oberfläche immer noch genau der gleiche Jumble ist. Ja. Sorry, dass ich da drauf rumreite, aber das ist wirklich, da treibt's mir die Zornesröte ins Gesicht. Da kommt ein geniales neues Betriebssystem, das beste Android, das es je gab. Und keiner kann's kriegen, weil jeder seine eigene Suppe kocht. Ja, und das da irgendwie versteckt hinter einer UI, ja, die nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat Ice Cream Sandwich durchaus gezeigt. Ja. Man muss auch bedenken, warum übrigens mal diese separaten UIs bei HTC zumindest gemacht wurden. HTC hat diese UI schon bei Windows, bei den alten Windows-Versionen für Handys benutzt, Windows CE bzw. Windows Mobile 2003 oder sowas. 2000, ja, ich glaube, so heißt es geheißen, keine Ahnung. Und da hat das Sense genauso ausgesehen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Bildschirmfoto gesehen habe, das soll Android sein? Nee, tut mir leid. Da hätte ich mal ein Windows Phone kaufen können. Und genau so war es dann tatsächlich auch, ja. Aber man muss sagen, die Version 1.1, die damals auch zur Verfügung stand, beziehungsweise dann später die 1.5 von Android, war halt so optisch nicht gerade der Bringer. War zwar ganz gut und sauber aufgebaut, aber designmäßig halt jetzt nicht so der absolute Mega-Hit. Ganz im Gegensatz zu Ice Cream Sandwich. Das ist das absolute Top-Design, finde ich. Ja, da haben dann zum Beispiel Leute auch so diese Uhr vor allem, ja, dann auch versucht zu kopieren, und da gab es dann jede Menge Widgets, die dann auch diese Sense-Uhr nachempfunden haben und auch einige andere Widgets. Da hat dann HTC auch geklagt gegen einige von diesen Anbietern. Ich glaube, Beautiful Widgets war mal verklagt worden, und da haben die haben die das Design runtergenommen, haben dann eben diesem C-Manager wieder so Hintertürchen gefunden. Mittlerweile scheint's HTC nicht mehr zu interessieren, ja, wer da die Oberfläche kopiert oder nicht. Ja, und ja, also aus dieser Not heraus von dem, naja, sagen wir mal, etwas mauen Design beim 1.5 ist eben das dann geboren worden, mit diesen, dass die Leute eben so die Widgets nachmachen. Die Oberfläche selbst, da wollte HTC aber schon von Anfang an sich eben absetzen und sagen, okay, Android hin, Android her, wir pfeifen auf Android, das ist bei uns nur ein Unterbau, ja. Bei uns ist unsere Plattform, unsere Handys sind Sense-Handys, ja. Und da ist auch irgendwo immer wieder dieser Hintergedanke drin, ja, okay, wenn wir keinen Bock mehr haben auf Android, dann nehmen wir halt was anderes und machen unsere Sense-Oberfläche drauf, und dann merkt der Kunde gar nichts davon. Und das sind eben genau diese Ausgangspunkte, wo ich sag, nö, so nicht. Ja, das geht einfach nicht. Entweder Android oder kein Android. Ja, und boom, ja, ich steige mich da wieder rein, ja. Aber das sind einfach so Sachen, wo mittlerweile dann auch schädigend sind für Android, weil immer mehr Leute eben darauf bestehen. Auch das Ice Cream Sandwich und der Mo, wie gesagt, der ist richtig stinkesauer, und der wird sich wohl kein HTC-Handy mehr kaufen. Definitiv nicht. Ja. Und was bleibt dann eben nur noch? Die nächstes Gerät, und das ist zu wenig Hardware-Auswahl. Da muss es dann noch mehr Auswahl geben. Ja, und tja, schauen wir mal, wie das noch wird, aber da muss Google was machen, sonst können die Zuwachsraten bei Android nicht mehr halten, ja? Und die Leute wollen auch das propagierte System haben, nicht irgendein System von irgendeinem Hersteller. Ja. Gleichzeitig aber eben auch die Hardware, die sie sich vorstellen. Das, sagen wir, die Nexus S Hardware, da ist meistens schon, wenn Sie hören, bei meistens schon mit 5 Megapixel Kamera ist schon Schluss. Ja. Also 8 Megapixel Minimum. Für eine ist halt das wichtig, für andere ist das wichtig, aber jetzt die Hardware für die Software zu opfern, das geht nicht. Ich will gute Hardware und gute Software, und das ist ICS mit einer vernünftigen Hardware. Ubisoft beginnt mit einem Cloud Safe Game Dienst. Ja. Und das bedeutet, man kann Profile und Spielstände übergreifend über verschiedene Handys und Tablets dann nutzen. Das ist sehr, sehr gut. Ich finde, das ist schon längst überfällig. Leider macht Ubisoft hier aber wieder einen eigenen Dienst. Es gibt ja da schon Bemühungen von anderen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Plattform, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, die das eben auch ermöglicht. Und Google Games soll ja in Zukunft auch das bringen. allerdings erst nächstes Jahr wahrscheinlich, wo dann eben sogar mit dem Browser die Spielstände und den Handys und Tablets von Android dann eben gesynkt werden und die gleichen Spielfortschritte immer zu haben sind. Also super genial, man kann dann eben im Browser spielen und geht dann an sein Handy oder an sein Tablet und kann dann dort weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. So, das war's mit den News. Und ja, gut, jetzt habe ich schon einige Google Plus Nachrichten vorgelesen, oder eigentlich fast alle. Alle habe ich vorgelesen während der Sendung, während dem Podcast jetzt in der Diskussion, aber was war da noch was? War da noch was? Moment. Ah ja, genau. Und zwar der eBay-Bo hat. Ich habe immer Angst, ich spreche es falsch aus. der hat geschrieben, wieder ein netter Cast und Lob gibt's dann auch wieder. Danke, danke, danke. Will mindestens noch den 100. Jubiläumscast mit Mo hören. Also ich werde es probieren, ja. Ich werde es probieren, den Mo da nochmal reinzubekommen für den 100. Ja. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Ist eine gute Idee, finde ich, ja. Hast du wirklich eine gute Idee gehabt? Und das wäre schön für den 100. Cast. Ja. Er schreibt, ich habe vorher noch nie was von Instagram gehört und habe auch noch nie eine Funktion der App vermisst. Ja, das ist allerdings wahr. Das stimmt, kann ich nachvollziehen. Zum Thema Jellybean und nötigen Verbesserungen Inhalten kann ich erst in einem Monat was sagen, sofern HTC meinem DHD-ICS spendiert. Ja, das sei ja HD. Ich gebe dir auch absolut recht, ein Punkt mit der Oberfläche. Der Schwachpunkt von Android ist die Tatsache, dass man an Samsung nehmen und an HTC halten kann, beide das gleiche OS, aber man hat das Gefühl, zwei verschiedene Geräte und OS in den Händen zu halten. Schade. Und zum Thema HTC Sense, seit dem Update meines Desire HD auf Sense 3.0 habe ich vermehrt Fehler. Direkt nach dem Einschalten meines Desire HD produziert Facebook leider durch Branding drauf einen Fehler. Geht das nur mir so, oder ist die Sense-Anpassung nicht perfekt gelungen? Ich kann dir versichern, ja, das liegt nicht an dir. Es ist allerdings so, dass nicht alle das Problem haben. Sense hat etliche Bugs, die bis zum heutigen Tag nicht gelöst sind. Beispielsweise ist oft ein Problem mit der Audio-Wiedergabe. Die bricht bei vielen mit der Sense-Oberfläche ab. Und ist dann nicht mehr wieder zu starten, bis man das Handy neu bootet. Nicht nur in Verbindung mit ORBIS-Files, sondern auch mit MP3-Files. Die MP3 werden teilweise auch nicht richtig von der Zeit her dargestellt. Also ich rede jetzt wirklich von MP3. Also das heißt, mit Standard-MP3s kommt unter bestimmten Umständen der HTC-Player nicht so zurecht. Dann eben auch dieses von dir beschriebene Fehler mit Facebook. Auch da ist ein Problem. Dann gibt es auch doppelt gestartete Dienste, zum Beispiel Wetterdienste. Das wurde schon vermehrt gesehen. Und also es ist jede Menge Sachen, jede Menge Kleinigkeiten, die eben bei HTC Sense passieren. Und bei einem Bekannten, der hat massive Probleme mit G-Talk. Das ist jetzt schon das zweite Mal passiert, dass G-Talk einfach nicht mehr zu starten ist unter dem HTC. Der hat noch andere Handys, da läuft alles einwandfrei, schon seit Anbeginn, ja, auch bei mir noch nie dieses Problem gehabt. Es nützt alles nichts, Cache löschen nützt nichts, Einstellungen löschen nützt nichts. Man muss das Handy komplett auf ein Werksreset zurückstellen und alles neu installieren und dann funktioniert G-Talk wieder. Das macht er jetzt nicht noch einmal. Das war schon mal der Fall. Dann hat es wieder eine Zeit lang funktioniert und jetzt geht es schon wieder nicht. Und wir haben auch da Sense als das Problem isoliert. Und dieses G-Talk-Sense-Problem ist wirklich extrem ärgerlich, weil, ja, es ist oft schon schwer genug, seine Bekannten davon zu überzeugen, jetzt G-Talk zu benutzen. Ja. Und wenn das dann auch noch nicht so funktioniert, ja, dann ja. Das hängt dann natürlich wieder bei diesem WhatsApp da rum. Ja. Das wäre dann jetzt schon die vierte Chat-App, die ich installieren müsste. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne. Das heißt, ne, Mail. Nun gut, nun gut. Also, So sieht das aus. Jede Menge Probleme mit HTC-Sens. Leider, leider. Wie gesagt, aber man kann nicht sagen, dass es jetzt generelles Problem ist. Mit einigen Handys und einigen Versionen scheint es besser zu gehen, mit anderen schlechter. Also das ist nicht so einfach zu lokalisieren. Also ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie du das Problem beheben kannst, weil eben das kaum herauszufinden ist. Da spielen wohl sehr viele Faktoren eine Rolle. Und das ist also ein riesen, ich sag immer gern bei sowas, digitaler Rinderwahnsinn, ja, was da abläuft. Ja. Okay, gut. Das war's dann auch bei dem Google Plus hier. Mehr kam die Woche, wie gesagt, nicht. Leider, ich habe schon geschrieben hier, Sommerloch, ich höre dir trapsen. Ne? Gut, dann haben wir zum Schluss noch, bevor der Uncut zu Ende ist, die App der Woche. Und das ist bei mir, wie schon gesagt, hier wieder eine Nischen-App. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand von euch nutzt. Baseball Superstars 2012. Das ist, wie schon die Vorgänger 2010, 2011, eine, naja, Baseball-Simulation kann man nicht sagen, ein wunderhübsches Baseball-Action-Game, ja, mit wunderschönen, super genialen Anime-Charakteren. Und die sehen wirklich so kawaii aus, ja. Kawaii des! Und, sehr schön, vor allem Leonie. Also Leonie hat mir das angetan, ja, richtig wunderbar. Und das Ganze ist mit einer schönen AI jetzt ausgestattet. Also so künstliche Intelligenz ist sehr, sehr gut gelungen. Die Funktionen sind auch schnell und logisch aufgebaut. Action Game deswegen, man kann also beispielsweise feststellen oder festlegen, ob man jetzt zum Beispiel nur Batter, nur Pitcher spielen will, etc. etc. Alles andere wird von einem System automatisch gemacht, bis man wieder dran ist zum Schlagen, etc. Das ist ganz gut. Man kann sowohl als Teammanager spielen, also komplett das ganze Team kontrollieren und koordinieren, oder eben auch nur als ganz normaler Batter oder Pitcher, ohne dass man irgendwelche Einflüsse hat auf das organisatorische Geschehen spielen, wenn einem das lieber ist. Das ist dann halt ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer. Im Vergleich zum Vorgänger, Superstars 2011, was ich vorher auch sehr, sehr gern gespielt habe, da muss ich sagen, da ist die, kann ich mich kaum noch zurückhalten, ja. Die Grafik ist im Vergleich zum Vorgänger phänomenal. Also wenn ihr Baseball 2011 anguckt und sagt, ah, nee, die Grafik gefällt mir überhaupt nicht, das ist ja, da kann man ja nichts erkennen. Das ist absolut tolle HD-Grafik, die da gezaubert wird. Allerdings geht das auch auf Kosten der Performance, der Geschwindigkeit. Da braucht man schon ein bisschen Watt, ja. Es läuft aus dem Galaxy Tab 7 ohne Probleme, Fullscreen, sehr schön skaliert, und auch da ist die Grafik sehr, sehr toll. Also man merkt da richtig die HD-Qualität. Auf dem Handy natürlich selbstverständlich auch, klar. Und schaut es euch mal an, die Grafik ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und wer Leonie nicht mag, also ich meine, dann, nee, also dann, das gibt's ja gar nicht, ja. Leonie ist top. hat einen Netzwerkmodus, man kann also auch Matches gegen andere Gegner, gegen reale Gegner bestreiten und auch die, wie gesagt, die ganze Team-Management-Funktion aktivieren, wenn man das möchte. Die künstliche Intelligenz, die ich schon angesprochen habe, ist deutlich verbessert worden. Ist richtig schwer im Vergleich zum Baseball Superstars 2011. So dass da schon ein gewisser Reiz dann noch zusätzlich gemacht wird. 30 Millionen Spieler haben bereits, oder 30 Millionen Mal wurde Baseball Superstars 2012 innerhalb kürzester Zeit heruntergeladen. Weltweit, insgesamt. Ja, das Superstars 2012 gibt's nicht nur für Android, logischerweise. Aber der Entwickler ist sehr, sehr, sehr darauf bedacht, hier Android-User zufriedenzustellen. Und ich hatte auch ein Problem vorher mit dem Froyo. Da gab es ja einen Bug mal wieder wegen dieser Oberfläche Touchwiz. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ja, die hat nämlich auch einen Bug gehabt, dass man eben Apps, die größer als ich glaube 26 MB waren, so gut wie nie herunterladen konnte, über 27 MB ging überhaupt nichts. Ja. Und das wurde jetzt erst mit dem Gingerbread-Update geändert. Jetzt kann man auch größere Apps herunterladen. Und diese App ist nämlich sage und schreibe 38 Megabyte groß. Und da seht ihr also, dass da auch ein bisschen Leistung gebraucht wird. Wer also ein 800 MHz-Gerät hat mit wenig Speicher, braucht das überhaupt gar nicht erst zu probieren. Das ist katastrophal. 1 Gigahertz ist da Voraussetzung dafür. 1 Gigahertz-Prozessor und möglichst viel RAM noch frei, damit auch ein bisschen Puffer vorhanden ist. Und dann könnt ihr es machen. Auf dem Samsung Galaxy Tab läuft es gerade noch so okay. Also langsamer dürfte es nicht mehr sein. Das Nexus S erstaunlicherweise ist etwas schneller von der Darstellung dieses Spiels. Und obwohl es ja auch von dem Prozessor ja quasi identisch ist. Und für die Dual-Core-Prozessoren ist es natürlich überhaupt kein Problem. Ja, das war's dann wieder für heute von Antcast. Und ja, ich hoffe, dass ihr mein Reinsteigern wieder in das Thema Updates mir verzeiht, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Ja, ich bin da schon ein bisschen motiviert, mich dafür einzusetzen, dass eben mal das richtige Android eingesetzt wird. Ja, ja, hat er es verstanden jetzt? Gut, also ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und lasst euch von dem Sommerloch hier nicht komplett von Android weglocken, ja. Denkt dran, Android ist immer überall, auch im Sommer. Ja? Okay, dann bis nächste Woche, sage ich tschüss. Und haltet die Antennen steif. And volumes ruled that world.